Wer das Licht sucht, wer also Freimaurer werden will, muss eigenberechtigt sein und über eine gewisse höhere Bildung verfügen. Als Mindestalter gilt in der Regel das vollendete 24. Lebensjahr. Luftons, das sind Söhne von Meistermaurern, können jedoch bereits mit 18 Jahren aufgenommen werden. Männliches Geschlecht ist in allen gerechten und vollkommenen Logen Voraussetzung. Gegenwärtig besteht jedoch eine kraftvolle Bewegung zugunsten der Aufnahme von Frauen. Die Wiener Großloge hat sich vorläufig zwar noch dagegen ausgesprochen, aber der Großmeister selbst, Bruder Schlesinger, gibt bereits die Möglichkeit zu, dass er seine Ansicht ändern werde. In Ungarn sind viele Logen für die Aufnahme von Frauen. Auch der Eklektische Bund in Frankfurt am Main beschäftigt sich mit dieser Frage und in Holland bestehen bereits 8 gemischte Logen, so zum Beispiel in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Hilversum und im Haag. In Belgien ist die Frau des Sozialisten und Ministers Bruder van der Velde Vorsitzende einer Damenloge. Früher, im 18. Jahrhundert, gab es zahlreiche Damenlogen, namentlich in Frankreich, aber auch in Deutschland. Reichtum und Wohlhabenheit wird zwar nicht ausdrücklich verlangt, doch wird unbemittelten schon durch die nicht geringen Aufnahmegebühren und Jahresbeiträge der Eintritt sehr erschwert. Der Lichtsuchende bedarf zunächst der Fürsprache zweier Meister, die sich für ihn verbürgen. Wird seine Absicht der Loge bekannt, so werden über ihn genaue Erkundigungen eingezogen. Fallen diese Vorerhebungen günstig aus, so bringt der Suchende sein Aufnahmegesuch ein, dem eine Darstellung seines Lebenslaufes beigeschlossen sein muss. Über das Aufnahmegesuch wird durch Kugelung, durch Ballotage entschieden. Bei dem der Großloge von Wien unterstellten Logen bedeuten 3 oder mehr schwarze Kugeln dunkle Ballotage, gleich Ablehnung, 1 bis 2 schwarze Kugeln trübe Ballotage, keine schwarze Kugel, hell leuchtende Ballotage. Das Logenleben, sagt Bruder Schauberg, ist ein wahrer Lichtdienst. Jede Loge ist ein Tempel des Lichtes. Das höchste Fest der Loge ist daher die Aufnahme eines Lichtsuchenden. Die Erteilung des Lichtes ist dabei die Hauptsache. Bevor es dazu kommt, muss jedoch der Suchende eine ganze Reihe von Schrecknissen überwinden. Man führt ihn in eine schwarze Kammer, die nur dürftig beleuchtet ist. In einer Ecke steht ein Totengerippe. Die dunkle Kammer ist ein Sinnbild des Mutterschoßes und zugleich des Grabes, eine Anspielung also auf jenes Dunkel, von dem wir vor der Geburt und nach dem Tode umringt sind. Der vorbereitende Bruder erscheint, spricht dem Suchenden freundlich zu und erklärt ihm, dass der Lichtsuchende dem neugeborenen Kinde gleiche, das nackt, arm und geistig blind in die Welt trete. Der Suchende muss sich daher der Kleider entledigen und alle Wertsachen abliefern. Früher wurde diese Vorschrift buchstäblich eingehalten, heute begnügt man sich mit der Ablegung der Oberkleider. Der linke Fuß wird in eine Art Pantoffel gesteckt, was aber auch nicht mehr allgemein üblich ist. Der Zug der Zeit gibt eben dahin, alles Theatralische, mit dem sich der Orden oder Bund umgeben hat, allmählich zu beseitigen. Wie es aber vor verhältnismäßig kurzer Zeit bei der Aufnahme zuging, darüber berichtet Bruder Barillon in seiner Geschichte der Loge Le Phénix. Der Suchende wurde mit verbundenen Augen und gefesselten Händen in den obersten Stock des Logengebäudes geführt, wo er zunächst sein Testament diktieren musste. Daraufhin wurden ihm auch die Füße gebunden. In diesem hilflosen Zustand ließ man ihn dann an einem Strick in einen tiefen Brunnen hinunter, aus dem man ihn erst herauszog, wenn sein Mut noch auf verschiedene Weise auf die Probe gestellt worden war. Auch heute sind in den französischen Logen die Aufnahmezeremonien immerhin recht merkwürdig. Bruder Rommeisen, der wiederholt Gelegenheit hatte, solchen Aufnahmen beizuwohnen, erzählt darüber in der freimaurerischen Zeitung Herold 1908 folgendes. Die Vorbereiter und Brüder waren in schwarze Kutten gekleidet und gingen, wie mir schien, mit verhülltem Gesicht zu dem Suchenden. Mit verbundenen Augen trat dieser ein, nahm auf einem Stuhl dem Orient, dem Osten gegenüber Platz und nun begann ein langes Examen, in welchem sich der Stuhlmeister über seine politischen und religiösen Anschauungen orientieren wollte und ihn durch unendlich viele Fragen und Querfragen in die Enge zu treiben suchte. Denn außer vollständiger Unbescholtenheit verlangt man noch von jedem Bruder, in Frankreich wenigstens, dass er ein guter Republikaner und Freidenker sei. Nach dieser Prüfung kamen die Wanderungen, die sogenannten Reisen. Dabei wurden dem Lichtsuchenden alle möglichen Hindernisse in den Weg gelegt, so dass er bei Schritt und Tritt aneckte und stolperte. Dann musste er ein in der Mitte unterstütztes Brett hinaufsteigen. Als er über die Mitte kam, kippte das Brett um, so dass er dem Fallen nahegebracht wurde. Mittlerweile hatte sich der Stuhlmeister mit neuen Fragen gerüstet, so dass das Examen fortgesetzt werden konnte, welches viel Geist und Redegewandtheit bei dem Lichtsuchenden voraussetzte. Wurde er für würdig befunden, so leistete er den Treuschwur. Die Binde fiel von den Augen und alle Brüder richteten ihre Degen auf ihn, nicht um ihn zu bedrohen, sondern zum Zeichen der Aufnahme in ihren Bund und zum Gegenschwur, dass sie ihn schützen wollten bis zum letzten Augenblick.